Et ne sois pas fatigué d'éduquer tes enfants en Christ, parce que parfois ça semble comme si il n'y a rien qui change. Mais si par exemple tu, avant qu'une mère soit une mère, il y a toujours une goutte de Matthew l'eau 13, qui tombe. Verse 31. Qui Amen. Tombe. Amen. He said another parable put he forth unto them, saying. Matthäus 13. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. On va lire Matthieu 13, verset 31, où on va voir que la foi est toujours comme une graine de moutarde. Matthieu 13, 31, lesen wir. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed. What you are saying to them can be so small, but it's like a grain of mustard seed. Don't stop it. Keep on saying it and repeating it. Das, was du den Kindern sagst, mag vielleicht klein erscheinen, aber es ist wie ein Senfkorn und dieser Senfkorn wird irgendwann mal Wurzeln schlagen. Deswegen hör nicht auf, den Kindern die Wahrheit von Jesus Christus zu erzählen. Encore, ce que tu prêches à tes enfants, ça semble comme si c'est rien, comme si c'est vraiment petit. Mais verset 31 nous dit que c'est un grand dessinévé de moutard aussi. He said, which a man took and sold in his field. 32. Which indeed is the least of all seeds. You know, man might even call it foolishness. Mm-hmm. What are you teaching them? Why is he going to get it? It's spirit to spirit. Amen. Amen. We are not talking to the mind. You are talking to the spirit. Amen. Und für den Menschen ergibt das vielleicht keinen Sinn, dass du einem kleinen Kind irgendwas Geistliches erzählen möchtest, aber es ist Geist, der zum Geist spricht und das Geist des Kindes wird es verstehen und aufnehmen. Et pour l'homme, ça n'a pas du sens que tu prêches à un enfant, parce que on peut dire que l'enfant ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Mais on doit savoir que tu prêches pas à l'homme, mais tu prêches toujours à l'esprit, donc c'est esprit contre esprit. He said, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and become a tree, so that the birds of the air 32. Come and lodge in the branches thereof. Amen. Oh, Daddy, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me come here. Amen. The next is, without here, there is no there. Der nächste Punkt ist, ohne hier gibt es das dort drüben nicht. Et on vient de lire verset 32, et puis maintenant je voulais vous dire que sans ici, il n'y a pas là-bas. Allow the ministry house to be first. Lass zu, dass das Gemeindehaus an erster Stelle kommt. Laisse que l'église, permet que l'église ait la première priorité. Amen. Amen. Although your house, your private house, is also Christ, just like the ministry house is Christ. Selbst wenn dein privates, dein eigenes Haus oder deine eigene Wohnung auch Christus ist, genauso wie dieses Gemeindehaus auch Christus ist. Bien que cette église soit le Christ, ta maison aussi est le Christ, mais tu as toujours laissé l'église être ta première priorité. The Bible said that the whole body is important, but the head is more. Die Bibel sagt, dass das gesamte Körper wichtig ist, aber der Kopf hält alles andere zusammen. Et la Bible nous dit que chaque partie du corps est très important, mais la tête est toujours toujours plus important. So also is the body of Christ. We don't have anything that is not from him. Your house, where you live, your flat, everything you have, they are Christ. Und genauso ist es auch im Leib Christi. Wir besitzen nichts, was nicht von Christus ist. Sei es deine Wohnung, dein Haus, dein Auto, alles ist von Christus. Comme le corps du Christ est le Christ, tout ce que tu possèdes, ta maison ou bien ton appartement, ta voiture, c'est tout toujours le Christ. Amen. So also here, the ministry house of Christ. Just like without the head, your body cannot live. Und genauso wie der Kopf, genauso wie der Körper ohne den Kopf nicht existieren kann, so kann der Leib Christi ohne das Gemeindehaus, was den Kopf repräsentiert, nicht überleben. Comme le corps ne peut pas vivre sans la tête, c'est comme ça aussi ta maison, mais tout ce que tu as ne peuvent pas vivre sans l'Église, parce que l'Église est Jésus-Christ lui-même. No, just like we said on Sunday, amen, that without the head, the body, you know, you can see people without arm, without leg, even without eyes, amen, but you cannot see anyone without the head, amen. So also the ministry house, it is so important that you are there for Christ. Und du kannst vielleicht eine Person ohne mit nur einem Arm oder keine Beine oder mit einem Auge sehen, aber eine Person ohne Kopf existiert nicht. Und genauso ist dieses Gemeindehaus hier zu sehen, dass das der Kopf ist, des Leibes. Und deswegen musst du zulassen, dass das Gemeindehaus an erster Stelle kommt. Et comme on peut voir des gens qui n'ont pas des pieds, des bras ou même qui manquent aussi un œil, mais tu ne peux jamais voir une personne sans tête parce qu'une personne sans tête est toujours morte. Et c'est la même chose avec le Christ. Il y a. Point. Praise the Lord. Hallelujah. So also is the ministry house. Without the ministry house, your house cannot be Christ. Go to Malachi 3, please. Malachi 3. Lesen Malachi 3. On va lire maintenant Miché, Malachi 3. From verse 6, please. Malachi 3, verse 6. Malachi 3, verset 6. Praise the Lord. He said, for I am the Lord. I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. 7. Verse 7. Set. Even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But you say, wherein shall we return? Will a man rob God? Yea, you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithe and offerings. Amen. Verse 9. 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Praise the Lord. Amen. And prove me now, herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. I will rebuke the devourer for your sakes. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. And it shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the feast, said the Lord of hosts. Amen. Amen. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land. Said the Lord of hosts. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The ministry house is for all of us. Das Gemeindehaus ist für uns alle da. Et l'église, la maison de l'église est pour nous tous. You might have your private house, but the ministry house belongs to you also. Amen. Du hast vielleicht deine eigene Wohnung, aber das Gemeindehaus gehört dir ebenfalls. Peut-être tu as ta maison privée, mais l'église t'appartient aussi. Amen. And I know you labor to believe and obey Christ. Und ich weiß, dass du darum kämpfst, Christus zu glauben und Christus zu gehorchen. Et je sais que tu te forces à obéir et à faire confiance à Dieu. Just like I also labor. Genauso wie auch ich darum, and obey him. Genauso wie auch ich daran kämpfe und arbeite, ihm zu glauben. Comme moi aussi, je me bats à faire confiance et à obéir à Dieu. You know, I even labor more than all of you together. Go to 1 Corinthians 15. Paul said the same thing. Wir lesen 1. Korinther 15. On va lire 1 Corinthiens 15 parce que moi je me bats même plus que vous tous comme Paul a dit. Always labor more than every part of the body. Und der Kopf arbeitet mehr als jeder andere Körperteil. Et la tête travaille toujours plus que toute autre part de corps. If you are laboring to believe Christ, you know that I labor more. Are you getting it? Wenn du darum kämpfst, Christus zu glauben. It's good that you labor, so that it will help you to know that how I am laboring to believe him. Wenn du darum kämpfst, Christus zu glauben, dann wisse, dass ich sogar noch mehr kämpfe. Und das wird dir helfen, weiterhin daran zu arbeiten und weiterhin dafür zu kämpfen, Christus weiterhin zu glauben. Si toi-même tu te bats à obéir et à faire confiance à Dieu, sache que moi-même aussi je me bats à faire confiance à Dieu même plus que toi. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 15, vers 9 et 10. 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. 1. Korinther 15, Vers 9 à 10. He said, for I am the least of the apostles, that I am not made to be called an apostle, because I persecute the church of God. Verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The head labor more than all the parts of the body. Der Kopf arbeitet mehr als alle anderen Teile des Körpers. Et la tête travaille plus que tout autre membre du corps. Philippiens 4, please. Quickly go there. Wir lesen Philippa 4. Philippiens 4. Amen. Amen. Vers 3. Philippa 4, Vers 3. Philippiens 4, verset 3. He said, and I entreat thee also, through your fellow, help those women which labored with me in the gospel. You labor with me in the gospel, all of you. Ihr kämpft mit mir im Evangelium. I'm not alone. Amen. Ich bin nicht allein. Ihr kämpft mit mir. Et je suis pas toute seule. Vous combattez aussi avec moi pour l'évangile. Is somebody getting it? Amen. You labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose name are in the book of life. Amen. Praise the Lord. Amen. Our names are in the book of life. Amen. Unsere Namen sind im Buch des Lebens. Amen. Nos noms sont dans le livre de vie. And you know, I also know, I know that you also labor with me in the gospel. Amen. Und ich weiß, mir ist bewusst, dass ihr genauso mit mir gemeinsam für das Evangelium kämpft und arbeitet. Et je sais que vous combattez aussi pour l'évangile et vous le faites avec moi. Value the ministry house, please. Schätze das Gemeindehaus wert. Tu apprécies l'église. It is also your house. Es ist auch dein Haus. C'est aussi ta maison. Don't ever say their house, say our house. Sag nicht deren Haus, sondern sag unser Haus. That's what the Lord said. Ne dis pas leur maison, mais dis ma maison, notre maison. Amen. Amen. Don't ever say their house, say our house. Sag nicht ihr Haus, sag unser Haus. Ne dis pas leur maison, mais dis notre maison. Amen. Amen. And also, no one should underrate here. Because we are living here. Und niemand sollte dieses Gemeindehaus hier unterschätzen, weil Leute in diesem Gemeindehaus leben. Et même les gens qui vivent dans cet immeuble, eux aussi ne Romans doivent pas sous-estimer cette église. Wir lesen Römer 16, Vers 5. On va lire Romains 6, verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Romains 16, verset 5. 16, 5. Verse 5. It says, likewise, greet the church that is in their house. Are you getting it? Mm. The church in their house. Yeah, you know, we don't do what is not in the Bible. Mm. Wir tun nichts, was nicht in der Bibel steht. Und hier steht die Gemeinde in ihrem Haus. Verset 5 nous dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». Donc, ça montre que nous, on ne fait rien qu'on ne peut pas voir dans la Bible. We don't do what the Lord does not want us to do. Wir tun nichts, was der Herr nicht von uns möchte, was wir tun. Nous, on fait rien, ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. We are here because he wants us to be here. Amen. Wir sind hier, weil der Herr möchte, dass wir hier sind. Nous sommes ici parce que Dieu veut qu'on soit ici. You know, here Paul is sending greetings to the church and the house. Amen. Paulus sendet hier Grüße aus zu den Gemeinden in ihrem Haus. Et Paul, Philemon 1, verse 2. Let's go to Philemon, please. Wir lesen Philemon 1, Vers 2. Paul, il envoie les saluts à l'église qui est dans leur maison. Et on va lire maintenant Philemon 1. Philemon is before Hebrew. Amen. Philemon 1, verset 2. 1, verse 2. He said unto our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, unto the church in the house. Are you getting it? It was so common. Praise the Lord. Verset 2, à la sœur Apphia et à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, on voit encore ici que l'église est aussi dans une maison. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if we go to Romans 16 again, you can see that Paul sent the greetings to the brethren over there. Let's go back there to Romans 16 again, please. Wir gehen wieder zurück zu Römer 16. On lit encore Romans 16, verset 5. Romans 16, 6 to 16, if you read it. Amen. Lesen Vers 6 bis 16. Romans 16, verses 6 à 16. He said, greet Mary, who bestow much labor on us. You see there? Mm. Hey, what to greet? Those that are there for the Lord. Mm. Is somebody getting it? Amen. Then salute thy servant. Salute Andronikos and Junior, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then we are in Christ before me. Are you getting it? Then verse 8. Weep is that? Greet Apphia and beloved in the Lord. You see there? Then verse 9. Salute Urbane, our helper in Christ. And Stashi, my beloved. Are you getting it, please? It's all about Christ Jesus. Es geht hier nur um Kinder Gottes, nur um Jesus Christus. Il s'agit seulement des enfants de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Amen. Verse 10. Salute 10. Apelles, approve in Christ. Salute them which are of Aristobulus household. Amen. Verse 11. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Everything is of the Lord. Amen. Amen. Verse 12. Salute Tafane and Trifoxa, who labor in the Lord. Who labored in the Lord. Amen. Amen. Salute the beloved Persis, which labor much in the Lord. Mm. Can you see it? Mm. It's interesting. Mm. Verse 13. 13. Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Are you getting it? Amen. His mother and my mother. He's calling this Rufus' mother his own mother. Amen. Paul is saying, Rufus' mother is my mother. Amen. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Not only Rufus' mother, He's no longer, that woman is no longer Rufus' mother alone. And it's also my mother. Mm. Are you getting it, please? Mm. Verse 14. Katos. Salute Asicritus, Philegon, Hermas, Parobas, Hermes, and the brethren which are with them. Salute Philosophy. Hey, Philo. All oh, this name, I don't know where they are coming from. Amen. Okay. Okay. Wer sie kann. Praise the Lord. They salute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympus, and all the saints which are with them. The saints. Are you getting it? Amen. Verse 16. Verse 16. Praise the Lord. Amen. Salute one another with an holy kiss. Mm. Are you getting it? Not evil kiss. Holy kiss. And highly adored. Saluez-vous les uns les autres. The churches of Christ salute you. Mm. Amen. I hope you understand it. Mm. Verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Holy kiss and not evil kiss. Amen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss und nicht mit einem bösartigen Kuss. Un bisou saint, un bisou mauvais. Let us learn to love what Christ loves and hate what he hates. Lasst uns lernen zu lieben, was der Herr liebt und zu hassen, was er hasst. On doit apprendre à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. He hates religion and hates natural love. Er hasst Religion und er hasst die natürliche Liebe, die Liebe dieser Welt. Il déteste l'amour de ce monde et la religion. Amen. Natural love cannot bring anyone to Christ. Die natürliche Liebe, die Liebe dieser Welt kann niemanden zu Christus führen. Et l'amour de ce monde peut jamais amener quelqu'un vers Jésus-Christ. Religion uses it a lot. Und die Religion nutzt diese Liebe sehr oft. Et la religion utilise cet amour beaucoup. You know, example, Caritas. Beispielsweise die Caritas. Par exemple, Caritas. You know, if you want to kill a fish, you will not give fish what the fish does not like. Amen. Satan used the good of this world, the love of this world, to destroy people. Und der Satan nutzt diese Liebe dieser Welt, um die Menschen zu zerstören. Denn wenn du jemanden zerstören möchtest, gibst du ihm nicht das, was ihm schadet, sondern du gibst ihm das, was ihm wohlgefällig ist. Und dann schadest du der Person. Et on peut voir comment le diable il utilise toujours le bien de ce monde pour attraper les enfants de Dieu parce qu'il sait que si tu veux tuer quelqu'un, tu ne vas pas l'attirer avec quelque chose qu'il n'aime pas, mais avec la chose qu'il aime. Religion uses natural love to bring people into religion and not to Christ. Die Religion nutzt die natürliche, weltliche Liebe, um die Menschen in Religion gefangen zu halten und nicht die Menschen in Christus zu führen. Et le diable, il utilise toujours l'amour naturel, l'amour mondain pour retirer les gens dans la religion et sous la captivité et pas pour qu'ils viennent vers Jésus-Christ. Amen. Amen. The natural love is evil before Christ. Die natürliche Liebe ist bösartig vor Christus. Et l'amour naturel est mauvais devant Jésus-Christ. It is what people are occupied with today, even the so-called believers. Und es ist das, wovon die Menschen heutzutage voll sind, sogar sogenannte Gläubige voll sind. Et même les soi-disant croyants sont remplis avec l'amour de ce monde. The kingdom of heaven hates it. Und das Königreich Gottes hasst diese Liebe. Mais le royaume de Dieu déteste cet amour. The love that the Lord gave us is not a natural love, it's a supernatural love. Die Liebe, die wir vom Herrn empfangen haben, ist nicht diese natürliche Liebe, sondern das ist eine übernatürliche Liebe. Et l'amour que Dieu nous a donné, c'est pas l'amour naturel, mais un amour surnaturel. We don't have the natural love. Wir haben nicht, wir besitzen nicht diese natürliche, weltliche Liebe. Nous avons plus l'amour naturel ou bien mondain. Amen. We have the supernatural love, which is God kind of love. Wir haben die übernatürliche Liebe, die Gottes Liebe. Nous avons reçu l'amour surnaturel qui est l'amour de Dieu. Amen. And that's why we don't go to them to bring them in with that evil love. Und deswegen gehen wir nicht zu Menschen und versuchen die to bring Menschen, them to Christ with that evil love. Genau, versuchen die Menschen mit dieser bösartigen weltlichen Liebe zu Jesus Christus zu bringen. Et c'est ça pourquoi on n'attire pas les gens avec l'amour naturel pour les amener vers Jésus-Christ, mais on les attire avec l'amour surnaturel. Amen. Amen. Heavenly love is our love, though it might be so harsh. Die himmlische Liebe, die übernatürliche Liebe, das ist unsere Liebe, auch wenn sie schmerzhaft und sehr schwer erscheint. Et l'amour céleste, l'amour surnaturel, c'est ça l'amour qu'on possède, même si ça fait mal et c'est difficile pour la chair. It might be painful to the flesh. It might be painful. You know, for the family. The family might see it so painful. If you go to Mark 10, Jesus loved this man. And but he, you know, he loved him. He did not hate this man. Are you getting it? Remember that good master that came to Jesus. The Bible said he loved him. Amen. Amen. You know, that love was so painful to that man. But it is love, God kind of love. Und für das Fleisch ist diese Liebe vielleicht schmerzhaft, für die natürliche Familie ist es schmerzhaft und für den Empfänger ist es vielleicht schmerzhaft. Und wir sehen auch, dass bei der Geschichte mit Jesus und dem reichen Jüngling, dass es schmerzhaft war für diesen Jüngling, diese Liebe zu ertragen und diese Liebe anzunehmen. Aber es ist Liebe und es ist die wahrhaftige Liebe, die wir den Leuten geben sollten. Et l'amour céleste, ça, c'est très souvent, c'est douloureux pour la chair, c'est même douloureux aussi pour la famille naturelle. Mais c'est ça l'amour qui rend libre. Et on peut même lire l'histoire de l'homme riche où Jésus-Christ a dit qu'il a aimé cet homme. Et c'est ça pourquoi il a dit la vérité, bien que ça faisait mal à la chair. If you love people, you will not hide the truth from them. Mm-hmm. You will not keep Christ away from them. Christ is the truth. You will not keep Christ away from them. Wenn du die Menschen wahrhaftig liebst, dann würdest du ihnen die Wahrheit geben. Du würdest die Wahrheit nicht vor ihnen verbergen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Et si tu aimes vraiment les gens là, tu vas pas cacher Jésus Christ d'eux. Like one of my children yesterday, he called me. I could not even pick the phone. I look at it, I just ignore it because I don't want anything of the flesh. Mm-hmm. But through the night, the Lord spoke to me. I prayed a lot, all through the night. I hardly prayed that way. Amen? Mm-hmm. But through the night, it was just speaking in tongues. But this morning, the Lord woke me up with it again. He said I should phone him. And I phoned him and I spoke with him. What I said was so painful to the flesh, but it is love. Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. Praise the Lord. Gestern Abend beispielsweise hat mich eines meiner fleischlichen Kinder angerufen und ich habe auf das Telefon geschaut und bin aber nicht rangegangen. Dann hat der Herr mich aber geweckt und ich habe in Zungen gebetet über die Situation und heute Morgen habe ich ihn angerufen, weil der Herr mich dazu geleitet hat, mit ihm zu reden. Und das, was ich gesagt habe, war schmerzhaft fürs Fleisch, aber es war Liebe und es war notwendig, dass ich diese Sachen in der Liebe von Christus sage. Et hier, mon fils, selon la chair, il m'a appelé, mais moi, j'ai ignoré son appel parce que je ne voulais pas qu'on parle de quelque chose charnel. Et après, toute la nuit, je ne pouvais pas dormir, je commençais à prier en langue et puis Dieu m'a mis au cœur de l'appeler encore. Et puis tout ce que je lui ai dit, c'était douloureux pour la chair, mais c'était l'amour du Christ. Amen. Amen. I told him it's not my son until he come to Jesus. Ich habe ihm gesagt, er ist nicht mein Sohn, solange er nicht zu Jesus Christus kommt. Je lui dis que il n'est pas mon fils jusqu'à ce qu'il vienne vers Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. He recorded the what we said, you know, what I said to him. Amen. I wish he would send it to you. Amen. So that you listen. Praise the Lord. Er hat das Gespräch sogar aufgenommen, das wir zusammengeführt haben. Und ich wünschte mir sogar, dass er das Gespräch mit euch teilen würde, sodass ihr das Gespräch auch mithören könnt. Et il a recordé. Enregistré. Il a enregistré l'appel, la conversation. La conversation qu'on avait. Amen. I said his children is not, they are not my grandchildren. Amen. Mm-hmm. Until he himself come to Christ. Amen. Because having religion is not having Christ. Mm-hmm. Are you getting it? Amen. You know, I give people time. And you know, there's a time you have to allow. It's not petty. If you keep on petty, they will not, that repentance will never come. Draw the line. Then allow the Holy Spirit to work. But through the truth, Jesus loved this man. And said, go and sell everything. You lack one thing. You lack me. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And I said, you know, you are not my family. Without Christ Jesus. Und ich habe ihm klar gemacht, dass er nicht zu meiner Familie gehört, solange er nicht Jesus Christus angenommen hat, dass seine Kinder nicht meine Großkinder, Enkelkinder sind, solange er sich nicht für Jesus Christus entscheidet. Denn Religion zu haben bedeutet nicht die Wahrheit zu haben, bedeutet nicht Jesus Christus zu haben. Und es gibt einen Moment, wo man geduldig ist und den Menschen sozusagen Zeit gibt, bis sie zur Buße kommen. Aber man muss auch einen Schlussstrich ziehen und die Reißleine ziehen und auch konsequent den Leuten mit der Wahrheit entgegenkommen. Man will zwar, dass die Leute errettet sind, aber dafür verwässern wir nicht die Wahrheit, sondern wir geben diese Menschen diese Wahrheit, diese Liebe von Jesus Christus, damit sie auch zur Wahrheit von Jesus Christus kommen. Und das habe ich auch bei meinem fleischlichen Sohn gemacht, weil ich nichts haben möchte, was mit Fleisch zu tun hat. J'ai dit à mon fils Charnel que ses enfants ne sont pas mes petits-enfants et puis lui-même il n'est pas mon fils jusqu'à ce qu'il choisisse Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Parce que avoir une religion, ça signifie pas que tu as Jésus-Christ. Et peut-être c'est douloureux pour la chair, mais actuellement c'est l'amour, parce que tu dois savoir que Jésus-Christ et même nous on donne le temps aux gens, mais il y a aussi un temps où on doit vraiment se séparer, puis on se sépare pas pour détruire, mais pour que le Saint-Esprit peut maintenant travailler à travers la vérité dans la vie de ces gens-là. Et quand on parle, puis on voit ces gens, on doit toujours dire et prêcher la vérité et pas faire des compromis selon la chair. And that's why I won't sing birthday songs to them or whatever, you know, it's over. Mm. Amen. Mm. I don't want it. When you see it is over, are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. I don't want to have anything to do with Satan. I am after the blood of Christ and not the human's blood. Amen. The blood of Christ is thicker than any human's blood. Amen. Und deswegen ist auch Schluss mit Geburtstagsgrüßen an diese Menschen, die sich nicht Christus unterordnen wollen. Denn ich möchte nichts mit irgendwas zu tun haben, wo das Fleisch mit vermischt wird. Et c'est pourquoi maintenant c'est fini avec souhaiter de bon anniversaire jusqu'à ce que les gens aient choisi Jésus-Christ. Parce que moi, je suis derrière le sang de Jésus-Christ et je ne veux pas mélanger le diable mais la chair avec Jésus-Christ. I said, even your brothers and sisters here, you are not their brothers and sisters. You are not, we are not one. We are so different. Mm. Your father is the devil. And we can never be one until you turn to Christ and embrace him. Are you getting it? Amen. Und ich habe ihm auch klar gemacht, dass deine Geschwister, die sich für Jesus Christus entschieden haben, dass das nicht deine Geschwister sind und dass das nicht deine Familie ist, weil wir nicht denselben Vater haben. Dein Vater ist der Teufel und wir haben Jesus Christus zum Vater. Und das wird sich nicht ändern, solange du dich nicht für Jesus Christus entschieden hast. Et j'ai dit aussi que ton frère et ta sœur ne sont pas tes frères et sœurs jusqu'à ce que tu choisis Jésus Christ. Are you getting it, please? Mm-hmm. You know? Et puis, même ton père aussi, il n'est pas ton père juste que tu choisis Jésus-Christ, parce que le père que tu as maintenant est le diable. They look for order, the order of the flesh. Ordnung. Diese Menschen versuchen sozusagen Ordnung im Fleisch zu haben, dass sie quasi ihre Familie in Ordnung bringen und das alles im Namen des Fleisches. Les gens, ils veulent toujours avoir l'ordre dans la chair. Ils veulent toujours avoir l'ordre dans la famille, mais toujours guidés par la chair. They look for peace. in the family, evil peace. Peace without Christ is not peace. Und sie wollen Frieden schließen in der Familie und Frieden haben innerhalb der Familie und suchen deswegen Frieden zu schließen mit allen Familienmitgliedern. Aber Friede ohne Jesus Christus ist falscher Friede. Et eux, ils cherchent toujours la paix dans la famille, mais sans Jésus-Christ. Puis chaque paix sans Jésus-Christ, c'est une paix mauvaise. Praise the Lord. Amen. Again, the natural love cannot bring people into Christ's world. Die natürliche, weltliche Liebe kann niemanden zu Jesus Christus führen. Et l'amour naturel ne peut pas attirer quelqu'un vers Jésus-Christ. Christ is his own love. Christus hat seine Christ eigene love, Liebe. God is love. Und Christus ist seine eigene Liebe. A Jésus-Christ a son propre amour et puis Jésus-Christ lui-même est l'amour. Amen. If the natural love, if you use it to bring them, they can never remain. They can never stay. Jesus said, if my father is love, if my father did not bring them, they can never continue. Wenn du diese Menschen mit der natürlichen, weltlichen Liebe zu Jesus Christus führst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder abfallen werden. Denn Jesus Christus hat gesagt, wenn mein Vater, der die Liebe ist, sie nicht zu mir hergebracht hat, dann können sie nicht bestehen, dann können sie nicht bei mir bleiben und werden irgendwann mal abfallen. Et l'amour naturel ne peut pas attirer quelqu'un vers Jésus-Christ. C'est seulement l'amour de Jésus-Christ qui peut attirer les gens vers Jésus-Christ. Parce que même Jésus a dit, si mon Père ne les a pas ramenés vers moi, là, ils ne sont même pas capables à rester jusqu'à la fin. In the natural world, what kind of love is evil before them? In der natürlichen Welt ist die Liebe Gottes bösartig für sie. Et devant, in ihren Augen. Devant eux, l'amour de Dieu est même mauvais pour eux. Just like the love of this world is evil in Christ's world. Genauso wie ihre weltliche, natürliche Liebe bösartig ist im Königreich Gottes. Comme aussi l'amour naturel est mauvais au royaume des cieux. Hate pride. Hasse Stolz. Déteste l'orgueil. Amen. Amen. Hate self. Hasse selbst. Déteste le soi. Self and pride are one. Das Selbst und Stolz sind eins. L'orgueil et le soi sont un. Remember, you know, Papa said it the other day. They said we should go to Proverbs 6. It's very important. God hates pride. Gott hasst Stolz. One, 16 he hates. One of them is pride. In Sprüche 6 lesen wir über 6 Sachen, die der Herr hasst, und eines davon ist Stolz. Et dans Proverbe, il y a 6 choses que Dieu déteste, et puis une chose de une de ces choses est l'orgueil. Praise the Lord. Amen. Proverbs 6, from 16 to 19. Proverbs 6, verses 16 to 19. Sprüche 6, Vers 16 bis 19. He said, this 16 that the Lord hates, yes, 7 are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, an hand that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, fear that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Praise the Lord. Bringing bread. You know, that's why, you know, please, those of you are close to, help them to remain in Christ. Amen. Help one another to remain in Christ. Instead of sowing discord among one another. Hilft euch und ermutigt euch gegenseitig, in Christus weiterzumachen, anstatt Zwietracht zwischeneinander zu säen. Et les frères et sœurs qui sont proches de toi, vous devez aider les uns les autres à rester en Christ, de continuer avec le Christ au lieu de discuter ou bien d'avoir des querelles avec les uns les autres. Pride is one of, you know, is the most deadliest thing that God hates, pride. Stolz ist eines der tödlichsten Sachen, die der Herr hasst. Stolz, Hochmut. James 4, please. L'orgueil est une des choses que Dieu déteste. Amen. Wir lesen Jakobus 4. James 4 said, he said, pride, once you are, if you are in pride, you fight against Christ. In Jakobus 4 lesen wir, dass wer stolz ist, wer hochmütig ist, der kämpft gegen Gott. Jacques 4 nous dit que la personne qui est orgueilleuse combat contre Dieu. James 4, verse 6. Jakobus 4, Vers 6. He said, but he giveth more grace. Wherefore, he said, God resists the proud, but giveth grace to the humble. He resists. How do you resist the proud? You fight them. Once you are full of pride, you are fighting Christ. Gott widersteht. And that's why you are your most hated. Gott widersteht den Hochmütigen. Das heißt, sobald du hochmütig wirst, kämpfst du gegen Christus. Und deswegen musst du diesen Hochmut, diesen Stolz hassen. Elle nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et c'est pour ça que quand tu es orgueilleux et que tu restes dans ton orgueil, que tu combats l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Without pride, it is difficult for Satan to get you. Ohne Hochmut, ohne Stolz, ist es für den Teufel schwierig, dich nicht von Christus fernzuhalten. Are you getting it? Sans l'orgueil, c'est difficile pour le diable de décapter de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. I would just want later, as time goes on, I will go to just the topic pride and self. Yeah. It's a big topic. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Amen. Amen. Self and pride are one. Stolz und das Selbst, sie sind eins. Und wir werden, wenn der Herr es erlaubt, in Zukunft noch mal tiefer in dieses Thema eingehen. Amen. On va parler un peu plus dans les semaines qui vont venir du soi et de l'orgueil. Parce que ces deux choses sont un. Et c'est très, très important d'en parler. And Satan loves it so much. Und der Teufel liebt es so sehr. Et le diable adore l'orgueil. Amen. Amen. And also God, you know, Christ loves you already. Und Christus liebt dich bereits. Et l'Éternel, le Christ t'aime déjà. And what is remaining for you is that you love him in return. Und das, was übrig bleibt, ist, dass du ihn im Gegenzug ebenfalls liebst. Et la seule chose qui manque, c'est c'est ton amour envers lui. Then marry him. Und ihn heiratest. Et de marier l'Éternel. Amen. Let me put it this way. Jesus loves you. And he wants you to love him in return. If you fall in love with him and marry him, it is over with the devil. Amen. Um es zusammenzufassen, Jesus liebt dich. Und er möchte, dass du ihn ebenfalls liebst. Und wenn du das tust und ihn mit dieser Liebe, die du ihm erweist, heiratest, dann ist es vorbei mit dem Teufel und er hat gar keinen Zugriff mehr zu dir. On veut dire que Jésus Christ, il t'aime. Et si toi, t'es capable de l'aimer aussi dans son propre amour et de le marier, là, le diable n'a aucune chance. Amen. It was a drama that Susie and myself watch. Amen. Mm. Praise the Lord. Very interesting. Amen. if you watch it, it will help you. Mm. You know, there are sometimes there are something else I can help you. Mm. Amen. Mm. Like, you know, that this, like the centurion man, the flesh helped him to believe Christ. Mm. Manchmal helfen die Sachen von außen, also die Sachen, die man sich anguckt oder die Sachen, die man sozusagen lernt, helfen einem, die geistigen Dinge zu verstehen. Et ce que je viens de dire, L'Éternel me l'a donné quand on a regardé un film avec une de mes filles hier. Et de temps en temps, les choses charnelles, les choses de l'extérieur, par exemple des films ou quoi que ce soit, ou alors ce que tu as appris peut t'aider à mieux comprendre le monde spirituel. Praise the Lord. Hallelujah. And the other time we learned that God can force somebody to help you, to be there for you. Amen. Und wir haben auch gelernt, dass der Herr jemanden zwingen kann, eine äußere Person zwingen kann, für dich, für seine Kinder da zu sein. On a aussi, dernièrement, on a aussi appris que l'Éternel peut aussi forcer un païen à aider ses enfants, à aider un enfant de Dieu. He can force anybody to help you. But for some time, not forever. Er kann Menschen dazu zwingen, dir zu helfen, aber für eine bestimmte Zeit, nicht für immer. L'Éternel peut forcer les gens à t'aider, mais seulement pour un certain temps et pas pour toujours. And that is why, amen, that is why it is called miracle. Notice what I say, for some time and not forever. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nur für eine begrenzte Zeit ist und nicht für immer. Und deswegen ist, nennt man sowas ein Wunder. Et cette aide que l'Éternel t'accorde à travers un païen est seulement pour un certain temps. Et c'est pour ça que ce temps-là, on appelle un miracle. And that is why he cannot force somebody to marry you. Because marriage is forever. Und deswegen kann er beispielsweise niemanden zwingen, dich zu heiraten, weil eine Ehe für die Ewigkeit, für immer ist. Et c'est la raison pour laquelle il peut pas forcer quelqu'un à t'épouser, à te marier, parce que le mariage comme tel est pour toujours. Praise the Lord. Christ wants us to understand heavenly things more than earthly things. Christus möchte, dass wir die himmlischen Dinge mehr verstehen als die irdischen Sachen, dass wir ein größeres Verständnis von den himmlischen Dingen haben als von den irdischen Sachen. Et Jésus-Christ, il veut qu'on puisse plus comprendre les choses célestes et moins les choses terrestres. Amen. Understand heavenly things more than earthly things, please. Amen. Habe ein größeres Verständnis an himmlischen Sachen als an irdischen Sachen. Donc il a plus comprendre les choses célestes comparées aux choses terrestres. He is not after the world here in the world. That is Christ. He is not after that. Er ist nicht hinter dem Krieg dieser Welt her. Pour lui, il ne s'agit pas de la guerre de ce monde. Like the war in Ukraine and Russia, you know, between them. You know, it's, the Christ is not after that. He is after the fight of good faith. Beispielsweise dem Ukraine-Krieg. Der Herr ist nicht hinter diesem Ukraine-Krieg her oder beobachtet diesen Ukraine-Krieg, sondern es geht ihm um diesen geistigen Kampf für seine Kinder. Donc pour Jésus-Christ, il ne s'agit pas des guerres charnelles, des guerres qu'on a ici dans ce monde, comme par exemple la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Pour lui, il s'agit plutôt des combats qu'on a spirituellement. Donc surtout du combat, le bon combat de la foi. Wir lesen 1. Timotheus 6. 1 Timothée 6. 1. Timotheus 6, Vers 10. 1 Timotheus 6, verset 10. You know, a child of God that go to Ukraine and fight will just die for nothing. Because Christ is not after that. He is after fight, but the good fight of faith. Are you getting it? Ein Kind Gottes, das in die Ukraine reist, um da sozusagen die Ukraine zu verteidigen und da für die Leute zu kämpfen, geht da umsonst hin und wird da vergeblich sterben, weil der Herr nicht hinter diesem fleischlichen Krieg und nicht hinter diesem fleischlichen Kampf her ist, sondern diesen geistlichen Kampf. Und den schauen wir uns in 1. Timotheus 6 an. Et un enfant de Dieu qui va en Ukraine pour combattre là-bas va perdre sa vie pour rien, parce que pour l'Éternel cette guerre n'est pas valable, n'est pas nécessaire, mais plutôt le bon combat de la foi, c'est ça la guerre qui l'intéresse. Praise the Lord. Alleluia. Amen. He said, fight the good fight of faith. Vers 12 lesen wir. Fight the good fight of faith. The fight to believe Christ. And not the fight that the world fight today. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, den Kampf Christus zu glauben und nicht den Kampf, den die Menschen dieser Welt heutzutage kämpfen. Donc, 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Donc, il s'agit de combattre le bon combat de la foi. Donc, se combattre pour continuer en Jésus-Christ, pour avoir Jésus-Christ dans sa vie et pas les guerres de ce monde. It is a command that we fight this fight. Es ist ein Gebot, dass wir diesen guten Kampf kämpfen sollen. C'est un commandement de combattre le bon combat de la foi. Praise the Lord. Amen. I quickly go through the rest and we close. Amen. Amen. It is more of what we are going to receive than what we are going to give to Christ. Es geht viel mehr darum, was wir von Christus empfangen, als das, was wir Christus geben. Parce qu'il s'agit plus de ce qu'on reçoit du Christ et pas de ce qu'on lui donne. Praise the Lord. Amen. Remember, Peter said we left all in Mark 10. Erinnert euch an Petrus, der in Markus 10 gesagt hat, Herr, wir haben alles verlassen. Rappelez-vous de Pierre dans Marc 10 qui a dit qu'on a tout laissé derrière nous. Then Jesus said it is more of what you are going to get than what you are going to give. Und Jesus hat ihm geantwortet, dass es mehr darum geht, was du empfangen wirst, als das, was du gibst. Et Jésus-Christ lui a répondu que il s'agit plus de ce que tu vas recevoir et pas ce que tu donnes. Amen. You know, we don't. A lot of us say we don't want reward from the Lord. We are already in His reward. That He lives in you. You are already enjoying Him. Viele von uns würden sagen, wir wollen keine Belohnung von Jesus Christus haben, aber die Tatsache, dass er bereits in dir lebt, ist schon deine Belohnung. Du hast dadurch, dass du Jesus Christus hast, hast du bereits jegliche Belohnung erhalten. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont dire que on veut pas de récompense de Jésus Christ, mais le fait que Jésus Christ vit en toi est déjà une récompense. Praise the Lord. Alleluia. We start from here on Sunday as the Lord directs us. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Praise Jesus. Amen.